Kundgabe 6433. Empfangen durch Bertha Dudder am 24.12.1955. Geburt Jesu. Opfertod. Kein Wesen wird es je begreifen können, welche unendliche Liebe mich dazu bewog, zur Erde herabzusteigen und Wohnung zu nehmen in einem Kindlein, das mir nun Hülle war und blieb bis zu seinem Tode. Die ewige Gottheit verkörperte sich in einem von ihr selbst geformten Geschöpf, das sich im freien Willen so gestaltete während seines Erdenlebens, dass es würdig blieb, mich aufzunehmen. Ich wollte zur Erde herniedersteigen, um euch Menschen Rettung zu bringen in größter geistiger Not, und ich brauchte dazu eine Form, die mich aufnahm, weil ich als Mensch unter euch weilen musste, eurer Willensfreiheit wegen. Und diese Form musste alle Bedingungen erfüllen, um den höchsten Geist der Unendlichkeit in sich bergen zu können, ohne zu vergehen vor meiner Liebekraft. Und also musste dieser Mensch sich selbst vergeistigen zuvor durch die Liebe, dass ich als Selbstliebe nun in ihm das rechte Gefäß fand, in das ich mich verströmen konnte, das also mich selbst in sich bergen konnte, ohne zu vergehen. Das Kindlein Jesus wurde sündenlos geboren. Es war von meinem Geist gezeugt. Mein Wille und meine Kraft ließen es zum Leben erstehen. Und mein Geist konnte schon von dem Kindlein Besitz nehmen und sich äußern, wenn auch nur zeitweise, um seiner Umgebung ein Zeichen seiner göttlichen Sendung zu geben. Und dieser Geist entfaltete sich im Menschen Jesus, weil seine Liebe ihm immer wieder neue Nahrung gab. Weil die Liebe Jesu mich gleichsam zwang, mich in Fülle an ihn zu verschenken, so dass der Mensch Jesus nun erfüllt war von Licht und Kraft, von Weisheit und Macht. Ich selbst wirkte nun durch den Menschen Jesus, und was er nun dachte, redete oder getan hat, das war meines Geistes Kraft. Es war meine Liebekraft, die alles in ihm vollbrachte, der nichts unmöglich war. Für ihn gab es keine Begrenzung, nachdem die Vereinigung mit mir stattgefunden hatte durch die übergroße Liebe des Menschen Jesus. Denn ich war nun selbst in ihm, und mein Wille war der seine. Meine Kraft erfüllte ihn. Und so also gab es nichts, was für den Menschen Jesus unausführbar gewesen wäre. Und doch blieb er Mensch, bis seine Mission erfüllt war, bis er den Opfertod am Kreuz gestorben ist, um die Menschen zu erlösen. Als ich zur Erde niederstieg, begann eine Zeit, die nun zu Ende geht. Es begann die Zeit, da restlose Erlösung stattfinden konnte, eben durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Denn nun war ich selbst auf die Erde gekommen, und ich redete zu den Menschen in einer eindringlichen Weise, um sie zu gewinnen für mich. Und die mich anhörten und meinen Worten Folge leisteten, die konnten ihren Erdenwandel nun mit ihrem Leibestod beschließen. Sie konnten vergeistigt eingehen in das geistige Reich, weil von ihnen die alte Schuld genommen war durch den Kreuzestod Christi, was vordem nicht möglich war. Denn die Form, die ich mir zum Aufenthalt erwählt hatte, deckte nur das Göttliche, das eigentlich aus dem Menschen Jesus sprach. Und das Göttliche darin war ich selbst. Und mir war es wahrlich möglich, die Menschen zu befreien von einer Fessel, die sie ewig lange schon gebunden gehalten hatte. Darum war ich zur Erde herabgestiegen. Darum habe ich mir eine menschliche Form erwählt, in der ich das Erlösungswerk vollbrachte, um im offenen Kampf gegen den vorzugehen, der euch gefesselt hielt und der einen starken Gegner brauchte, um besiegt werden zu können. Aus übergroßer Liebe zu euch, als dem gefallenen Geistigen, nahm ich eine menschliche Form an, und also war es ein Moment größter Ergriffenheit für alle Wesen im geistigen Reich, als die Geburt des Kindes Jesus mich zur Erde niedersteigen ließ, und es stand die gesamte Schöpfung still im Moment der Geburt, weil es ein Akt der erhabensten Liebe und Erbarmung war, mich selbst in einem Kindlein zu verkörpern. Denn mein Geist, der die ganze Unendlichkeit beherrscht, nahm Aufenthalt in diesem Kindlein, und dieses begann nun seinen Erdenlauf, mitten unter Menschen, die finsteren Geistes waren. Und doch blieb es in seinem Herzen Licht, weil der Mensch Jesus nicht von Gott abließ, weil seine Liebe so tief war, dass er mich stets mehr an sich fesselte und zuletzt sich gänzlich mit mir vereinigt hat, so dass also nur die Außenform menschlich war, doch Seele und Geist sich völlig mir angegliedert hatten und somit ich selbst auf Erden wandelte und euch Menschen erlöste durch meinen Tod am Kreuz. Amen.